إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب إكرام الضيف. بارك الله فيكم. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter mit Riyad al-Salihin. Und wir sind, بارك الله فيكم وجزاكم الله خير, bei Kapitel Ehrung des Gastes. Ehrung des Gastes. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تتلقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. والضيافة خلق فاضل قديم. وإكرام الضيف من الإيمان، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المؤلف كعادته يأتي أولا بالآية: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك هنا الاستفهام من أجل التشويق، إما للرسول وإما للأمة يكون الخطاب. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هؤلاء الضيف هم ملائكة أرسلهم الله إلى إبراهيم ثم إلى لوط، المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم عليه السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال العلماء: إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما، وإن قوله سلام يعني عليكم سلام. والثانية أبلغ من الأولى، الثانية أبلغ من الأولى، لأن الأولى جملة فعلية والثانية اسمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم قال: قوم منكرون. لم يقل أنتم قوم، وإنما قال قوم منكرون، وهذا من باب معاملة الضيف الحسنة. يعني هم قوم أو أنتم قوم أو هؤلاء قوم. ومعنى كونهم منكرين أي لا يعرفهم. فراغ إلى أهله أي رجع وذهب بسرعة وخفية إلى أهله إلى بيته. فجاء بعجل سمين، والعجل هو صغار البقر ولحمه خفيف. فقربه إليهم يعني لما طبخه وجهزه فأعطاهم حتى يأكلوا، فلم يأكلوا. قال: ألا تأكلون؟ ولكن هم بارك الله فيكم ما يأكلون لأنهم من الملائكة. فلاحظ أنهم يعني ما اقتربوا، ولكن فيه هنا أي أنه ذبح لهم عجلا وقربه لهم، وهذا فيه إكرام الضيف. ثم ذهبوا إلى لوط عليه السلام بصورة شبان مرد ذوي جمال وفتنة، وكان قوم لوط والعياذ بالله يعني يأتون الرجال ويتركون النساء. فقال لهم: فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ يعني هؤلاء أضياف عندي، فكيف تفعلوا معهم هذا؟ وإذا أردتم فتزوجوا بناتي، وليس قصد هؤلاء بناتي انه يعطيهم البنات، وانما من باب انه الزواج، يعني هذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ولا تخزوني في ضيفي، يدل على ان الضيوف كانوا مكرمين عند لوط، واذا نزل بالانسان ضيف فعليه ان يكرم هذا الضيف، هذا الضيف. والاكرام يكون بامور كثيره، ليس فقط بالطعام والشراب والمأوى، وانما بحسن التعامل وحسن الاستقبال والمساعده واعطائه حاجته. والله تعالى اعلم واعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Ehrung des Gastes. Und zwar, der Autor Ehrung des Gastes. Und da könnten wir sagen, auch Gastfreundlichkeit. Barakallahu fikum, Gastfreundlichkeit ist von Iman. Ist von Iman. Und wenn ein Gast zu dir kommt, dann solltest du im Islam dieses Gast gut behandeln, empfangen, Essen geben, Trinken geben. Da sollst du ihn auch unterstützen, helfen, wenn er deine Hilfe braucht. Und das ist alles, Barakallahu fikum, das ist eine gute Tat, das ist eine gute Tat in unserer Religion. Und der Autor, Rahimahullah Ta'ala, Al-Imam al-Nawawi, hat immer die Ayat als Beweis geholt und dann die Hadithe. Das war, und manchmal nach der Ayat und Hadithen bringt er zum Beispiel Aussagen von Gelehrten, und das ist sehr schön aufgebaut. Und zwar Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala bringt erstmal, barakallahu fikum, 51, 24 bis 27, so barakallahu fikum, Surat al-Dhariyat. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ Ist dir nicht die Geschichte von Abrahams geehrten Gästen zu Ohren gekommen, als sie bei ihm eintraten und sprachen Frieden? Er antwortete euch Frieden und dachte bei sich fremde Leute. Dann eilte er unbemerkt zu seiner Familie, brachte ein gemästetes Kalb herbei und setzte es ihnen vor. Er sprach, wollt ihr nicht essen? Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das ist die Geschichte Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. war ein Gebiet und Lut a.s. war in dem anderen Gebiet. Ibrahim und Lut. Die Engel kamen in Gestalt von Menschen. In Gestalt von Menschen. Und die kamen zu Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. hat nicht gewusst, wer diese Leute sind. Und die waren natürlich Leute, die, wenn man sie sieht, dann bekommt man Respekt sozusagen. Und Ibrahim a.s. hat sie als Gäste empfangen. Und natürlich, die Propheten waren die besten Menschen, die die Leute empfangen. Dann hat sie empfangen und er sagte ihnen, ich meine, ich kenne euch nicht. Oder Leute, die ich nicht kenne. Dann ist er zurück schnell zu seiner Familie. Und er hat ein Kalb für sie geschlachtet und Essen verbreitet und er hat ihnen das gegeben. Als er ihnen das gegeben hat, der hat gemerkt, die haben nicht gegessen. Er hat gesagt, Allah ta'akulun, esst mal. Esst. Da haben sie ihm gesagt, Allah hat uns gesandt zu Leuten, die Unrecht getan haben und wir werden diese Leute bestrafen. Und dann sind sie zu Lut alayhi as-salam. Als sie bei Lut a.s. waren, dann kamen sie als junge Leute, als schöne junge Leute. Und das Volk von Lut, was haben sie gemacht? Sie haben sich an Männer vergangen und sie wollten keine Frauen. Und deshalb kamen diese Engel. Als sie auch zu Lut a.s. kamen, Allah sagt, und sein Volk kam eilends zu ihm. Und schon vor dem pflegten sie Übles zu tun. Das wird diese Sache. Er sprach zu ihnen, oh mein Volk, hier sind meine Töchter, ihr könnt sie heiraten. Sie sind doch viel reiner für euch. So fürchtet also Allah und bringt mich nicht in Verlegenheit hinsichtlich meiner Gästen. Gibt es denn keinen einzigen vernünftigen Mann unter euch? Das ist in Surah 11. بارك الله فيكم. في آيات 78 شلون سوى ذلك؟ Das heißt, als sie kamen, sie waren junge Leute, schöne Leute. Das Volk von Lot a.s. haben sie gewusst, dass sie da sind. Dann kamen sie alle zu ihnen. Sie wollten diese jungen Leute haben. Lot a.s. sagte ihnen: Ich habe doch Töchter, es gibt Frauen. Ihr könnt diese Frauen heiraten, ihr könnt meine Töchter heiraten. Das ist das Normale, dass Männer Frauen heiraten und nicht, dass man sowas mit Männern macht. Aber sie wollten das nicht. Und er hat sich geschämt vor seinen Gästen. Meine, die sind meine Gäste, die sind unter meinem Schutz, die sind bei mir. Und ihr wollt mit ihnen Übles tun? Bitte macht das nicht. Aber natürlich, sie wollten das unbedingt tun. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen befohlen, den Engeln befohlen, dass sie das Volk von Lot alayhi salam bestrafen. Deshalb, sie haben Lot gesagt, du sollst raus mit deiner Familie, die gläubig sind. Und außer deine Frau bleibt sie, weil seine Frau den Leuten erzählt hat, dass Lot a.s. Leute hat. Und das ist hier Verrat von Frau von Lot. Verrat von Frau von Lot, das war nicht Fremdgehen, sondern das war, weil sie das gemacht hat. Sie hat den Leuten gesagt, er hat schöne, gute, gut aussehende Männer bei sich. Und sie hat natürlich, dann hat sie auch die Strafe bekommen. In beiden Barakallahu fikum Ayat kommt das Wort Gast. Obwohl hier die Engel sind als Gäste. Aber das belegt, dass die Propheten und die guten Menschen, die Vernünftigen, die empfangen ihre Gäste und die behandeln sie gut. Und die kümmern sich um Wohlstand der Gäste, wenn sie Gäste haben. Das geht darum, Barakallahu fikum. Übrigens, Gast zu bekommen und Gast zu empfangen und gastfreundlich zu sein, sind Eigenschaften von den Gläubigen. Nicht natürlich wie unserer Zeit. Möge Allah uns bewahren. وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه من كان فليقل خيرا أو ليصمت طبعا في رواية بدل فليصل رحمه فليكرم جاره وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه متفق عليه إذن الجائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وفي رواية لمسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به يعني زي تعرف وسيأتي بارك الله فيكم إذن لا يؤثمه طبعا إكرام الضيف علامة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الناس فإنسان غني يستطيع أن يأتي بكل الأصناف والأنواع أما إنسان فقير ما يستطيع أن يفعل ذلك فكل بحسبه المهم أنه يكون في إكرام فالإكرام قد يكون بذبيحة والإكرام قد يكون بقطرة حلوى والإكرام يكون بماء على حسب وضع الإنسان المهم أن الأمر مطلق ولم يقيد طالما أنت تشعر أنك أكرمته فهذا يكفي وبارك الله فيك وزاك الله خير انتبه هنا قال ما جائزته يعني الإنسان يجيز هذا الأمر، أن الإنسان إذا أتاك في يوم وليلة تكرمه، والضيافة 3 أيام، أما فوق ال3 أيام فصدقة. وإذا كنت تعلم أن هذا الإنسان فقير وما عنده، يعني ما تؤثمه بحيث المسكين ما يستطيع يفعل لك شيء. وكذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه ضيف ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون مشغولا، أو ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقري هذا الضيف، أن يستقبل هذا الضيف، كان يسأل الصحابة من يعني يأخذ هذا الضيف إليه. وحصل أكثر مرة أن بعض الصحابة أخذوا ضيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إليهم، وبقي عند يعني بقي هذا الضيف عندهم. فذاك إكرام الضيف من الإيمان، والإكرام يكون بحسب الإنسان، والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. للبروفيت صلى الله عليه وسلم زاكته زي بالوندت ألف باي مية، حديث زي بالوندت ألف. Und zwar, wer an Allah und den letzten Tag glaubt, wer an Allah, wer an Allah glaubt und an den letzten Tag, soll seinem Gast großzügig behandeln. Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll seine Verwandten oder Verwandtschaftsbande pflegen. Wer an Allah und seinen letzten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Soll Gutes sprechen oder schweigen. Und Abu Shuraih Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i berichtet: Ich hörte den Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagen: Wer an Allah und den letzten Tag glaubt, soll seinen Gast ehren, wie es ihm zusteht. Er wurde gefragt: O Gesandter Allahs, was steht ihm zu? Er sagte: Sein Tag und seine Nacht, an denen er angekommen ist. Und die Gastfreundschaft dauert 3 Tage. Danach ist es Sadaqa. Und in einer anderen Version bei Muslim heißt es weiter: Kein Muslim darf bei seinem Bruder so lange bleiben, bis er ihn in Sünde verwickelt. Er wurde gefragt: O Gesandter Allahs, wie kann er ihn dann in Sünde verwickeln? Er antwortete: Wenn er so lange bei ihm bleibt, bis dieser nichts mehr findet, was er ihm anbieten könnte. Das heißt, das geht in diesen beiden Hadithen um Gastfreundlichkeit, Barakallahu fik. Gastfreundlichkeit, was ist das? Gastfreundlichkeit natürlich heißt erstmal empfangen, dann freundlich behandeln. Dann barakallahu fikum, ihm helfen. Und pflegen. Das sind diese Themen. Aber das Ganze, barakallahu fikum, ist individuell. Das bedeutet, dass bei einer Person ist anderes als andere Person. Das heißt, was meine ich damit? Du bist reich und ein Bruder kommt zu dir und der will dich besuchen. Du bist reich. Du kannst für ihn alles machen. Du kannst ihn empfangen, 10 Tage, 20 Tage. Du hast zum Beispiel eine Wohnung frei. Aber wenn du eine Raumwohnung hast und du hast keine Möglichkeit mehr, da kannst du den Bruder nicht empfangen. Da kannst du dich nicht darum kümmern. Angenommen zum Beispiel, der Bruder kommt in einer Zeit, du bist krank, deine Frau ist krank, du hast keine Möglichkeit und so weiter. Du versuchst. Deshalb, hier ist eine Regel. Deine Gastfreundlichkeit ist so äquivalent, wie deine Lage ist. Deshalb sagte der Prophet in der anderen Überlieferung, er sagte, lass dein Bruder nicht in Sünde verwickeln. Wie? Du bleibst bei ihm so lange, er kann dich nicht empfangen, er schafft das nicht. Zum Beispiel ein armer Bruder, da kommt zu ihm ein anderer und der hat bestimmte Vorstellungen. Meine, das passiert manchmal. Zum Beispiel einer, der hat viel Geld und der kommt zu einem Armen. Der Arme hat gar nicht. Der kann ihm nicht so anbieten, Fleisch und kochen jeden Tag und so weiter. Deshalb Gastfreundlichkeit ist so, wie deine Lage ist. Manchmal, wenn du jemandem Wasser gibst, dann hast du diese Person so freundlich empfangen, als eine Person, die für eine Person zum Beispiel einen Tisch 3 Meter Essen macht. Weil dieser, der ihm 3 Meter Tisch macht, der kann normalerweise 100 Mal besser machen. Und wenn du also Wasser gegeben hast, das ist dein Maximum. Deshalb, du hast dein Maximum hier gegeben. Der andere hat vielleicht 1 zu 100 gegeben. Deshalb, das ist immer äquivalent. Aber, Barakallahu fikum, Jazakumullahu, normalerweise, wenn jemand kommt und geht, das ist ein Tag, das sind sozusagen, das ist ganz normal. Dann die 3 Tage, 3 Tage empfängt man. Nach 3 Tagen ist man religiös gesehen nicht mehr verpflichtet, den Gast zu empfangen. Wenn man ihn weiter empfängt, dann ist das wie Sadaqa an diese Person. Das heißt, im Islam wird das geregelt. Natürlich jetzt, zum Beispiel eine Person kommt ohne Termin, ohne Vereinbarung, sage ich, und jemand ist beschäftigt. Ich meine, unsere Lage in Deutschland ist anders jetzt, wenn du, sage ich jetzt, unter deiner Familie bist und sowas. Wenn du zu Hause bist, du kannst sagen, ja, gehst du erstmal zu meinem Onkel oder du bringst ihn zu deinem Cousin oder du bringst ihn dorthin und so weiter. Aber hier, wo? Und so, barakallahu fikum, aber die Grundidee ist, solange du deinen Gast erst gut empfängst, gut behandelst, dann wird dein Iman stärker, weil das eine gute Tat ist für Allah subhanahu wa ta'ala. بابو استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشر أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. والآيات في ذلك كثيرة. والبشارة تكون في الأمور التي تسر في الأمور التي تسر وسميت بذلك لأنها تظهر على بشرة الإنسان أي على وجهه وقد تكون بشيء سيء فبشرهم بعذاب أليم. والبشرى فيما يسر في الآخرة وفي الدنيا ولذلك أتت في مواضع مختلفة من كتاب الله سبحانه وتعالى. والبشارة في أمور الخير يعني هذه تجعل الإنسان يفعل أكثر يقدم أكثر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بشروا ولا تنفروا. والإنسان دائما يحاول أن يكون، ولكن طبعا لا يبشر بأمور ما يعني ما يبالغ، ما يبالغ، لأن البعض يبالغ كثيرا. لابد من رؤية الواقع والكلام حول هذا الأمر. فبارك الله فيكم هنا، فبشر عباد يعني بشرهم بالجنة، بشرهم بالخير، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. أي هذه البشرى بشرناه بكذا، أي أعطاه خبرا سارا رأيناه في وجهه، فبشرناه بغلام حليم، فهذا بشروه لإبراهيم عليه السلام، أي بشروه بإسماعيل غلام حليم. نبشرك بغلام عليم، هذا إسحاق. إذن بارك الله فيكم، البشرى من الأمور التي في الشرع، وهي تكون مهمة. فذلك الإنسان دائما يبشر بالخير، وحاول دائما أن يفتح أبواب الخير. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن، يحب الفعل الحسن، سأقول إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله يتغير الأمر إلى أفضل، إلى أحسن، وهكذا. والله تعالى أعلى وأعلم. فذلك دائما بارك الله فيك، حاول أن تفتح أبواب الخير وأن تبشر الناس بالخير. مثلا واحد يقول لك وضعي كذا، يقول له أبشر، الله سبحانه وتعالى اصبر، الله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذا الأمر وكذا وهذه الأمور. فمن الأمور الطيبة في ديننا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. القصب اللؤلؤ المجوف، الصخب الصياح واللغط، النصب التعب. من حديث أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد، ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه، لا صياح ولا لغط ولا نصب ولا تعب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله حديث طويل، أول شيء نتكلم عن الآخر، وبإذن تعالى ثم نأتي إلى هذا الحديث الطويل. بارك الله فيكم، verlangen frohe Botschaft zu bringen und bei Guten zu gratulieren. Frohe Botschaft. Mit anderen Wörtern, man sollte sozusagen optimistisch sein. Man sollte die Türe für das Gute öffnen für die Leute jetzt. Das heißt, allgemein, wenn eine Person zum Beispiel trüb ist, wenn er traurig ist, dann sollst du ihm frohe Botschaft geben, Optimismus verleihen, sollst du ihm die Türe des Guten öffnen, indem man sagt, das wird besser, vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala, sei Geduld, inshallah gut. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemocht hat. Und in unserer Religion, man verkündigt immer die frohe Botschaft. Man kann auch verkünden eine Botschaft, aber das kann natürlich schlecht sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das verkünde ihnen, dass sie eine schmerzhafte Strafe bekommen. So, in der arabischen Sprache aber, frohe Botschaft nennt man Bushra. Woher kommt dieses Wort Bushra? Das kommt eigentlich von Bashara. Bashara, das ist deine Haut. Deine Haut. Also die Oberfläche von Haut. Nennt man Bashara. Okay? Wenn du eine frohe Botschaft bekommst, wenn jemand dir etwas Schönes sagt, was passiert bei dir? Dein Gesicht, sage ich jetzt, blüht. Du freust dich. Da sieht man das an deiner Haut. Und von hier sagen die Araber, Bushra. Das wird, weil man das an deiner Haut sieht, an deinem Gesicht sieht, wenn jemand dir etwas verkündigt, was gut ist. Und so, barakallahu fikum, der Autor, rahimahullah ta'ala, hat erstmal die Ayat gebracht. Und zwar, verkünde also meinen Dienern frohe Botschaft, die auf das Wort hören und den Besten davon folgen. Surah Zumar 39, die Ayat 17, 18. Verkünde meine Diener. Was machen diese Leute? Wenn sie etwas hören, dann nehmen sie das Beste davon und praktizieren das. Verkünde diesen Leuten, dass sie Paradies bekommen. Verkünde ihnen die frohe Botschaft am letzten Tag. Ihr Herr verheißt ihnen eine besondere Gnade von ihm selbst und Wohlgefallen und Gärten, in denen immerwährende Gnadenfülle ist. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala verkündigt, diese auch nochmal eine frohe Botschaft. Das ist die Surah 9, At-Tawbah 21. Und freut euch des Paradieses, das euch versprochen wurde, 41, 30. Darauf gaben wir ihm, Abraham, die frohe Kunde von einem sanftmütigen Sohn. Und fürwahr, unsere Gesandten kamen seinerzeit zu Abraham mit froher Botschaft. Und seine Frau, die dabei stand, lachte. Darauf brachten wir ihr die frohe Botschaft von Isaac und über Ishaq hinaus von Jakob. Darauf riefen ihm die Engel, während er betend in der Kammer stand, als die Engel, wahrlich Allah verkündigt dir die frohe Botschaft von Jonas, das wird Yahya, das Sura 3, Ali Imran 39. Als die Engel sagten, O Maria, Allah verkündet dir wahrlich die Botschaft eines Wortes von ihm. Sein Name soll sein Messias Jesus, Sohn der Maria, hochgeachtet in dieser Welt und im Jenseits und einer von jenen, die Gott nahe sind. 3,45. Darum geht um was, Barakallahu fikum? Das geht darum hier, das Ganze, um diese Verkündung der frohen Botschaft. Ibrahim a.s. wurde verkündigt, dass er Ismail bekommt, wurde verkündigt, dass er Ishaq bekommt. Diese schöne Botschaft bekommt ein Sohn. Ibrahim a.s. hat so lange gewartet, bis er Ismail bekommen hat. A.s. Die anderen, Zakaria a.s. wurde verkündigt, dass er Yahya bekommt. Das ist auch eine frohe Botschaft. Maryam wurde verkündigt, dass sie Jesus bekommen wird. Al-Masih a.s. Das sind frohe Botschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Die frohe Botschaft konnte in Dunya sein und konnte in Religion sein. Zum Beispiel, wenn du jetzt frohe Botschaft bekommst, du hast gehandelt und du hast so viel gewonnen. Oder du hast was und da hast du zum Beispiel, da hast du etwas erreicht in deinem Leben und so, ist das auch eine frohe Botschaft. Man freut sich, es ist kein Problem. Und das ist auch in der Religion. Barakallahu fikum, Abu Ibrahim oder Abu Muhammad oder Abu Muawiyah Abdullah ibn Abi Aufa erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Khadija die frohe Botschaft gegeben hat von einem Haus im Paradies, das aus Perlen gebaut sei und in welchem es weder Lärm noch Mühe gebe. So ist Khadija wird dieses Haus im Paradies bekommen. Das ist so, das ist Perlen, diese Perlen, die sind wie Schloss und die wird drin leben. Radhiyallahu anha, Khadija, warum? Weil sie so viel gemacht hat für den Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch für diese Religion. Das heißt, allgemein, man könnte dieses Thema mit zwei Wörtern kürzen. Und zwar, versuche immer optimistisch zu sein, versuche mal das Gute zu verkünden, aber das heißt nicht auch, dass du übertreibst. Nicht, dass eine Person Sinne begeht und Khamr begeht und so, weil sagst ihm, du kommst sowieso im Paradies, mach dir keinen Kopf. Das ist nicht so. Aber wenn du etwas Schönes siehst, dann kannst du sagen, MashaAllah, gut, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen und so weiter und so fort. بارك الله فيكم. وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجه هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرف. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: إذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم يعني أمامهم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. قف البئر، المبني حول البئر. بارك الله فيكم. إذا الشاهد من هذا الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة، بشر أبو بكر وعمر في بالجنة، وهذا أمر عظيم. طبعا أبو موسى تمنى أن يأتي أخاه أو أخوه عفوا حتى يبشر بالجنة، ولكنه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما أتى. وأما الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع. فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد. فإذا ربيع يدخل من جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفست فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بناظرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. يا أخو بارك الله فيكم، حديث sieben hundert vierzehn bei mir und sieben hundert fünfzehn. Ich werde die Hadithe nicht jetzt alles erklären. Ich werde nur kurz fassen. Ihr könnt dann später allein lesen. Weil das ist eine Geschichte ist und für uns sind zwei Wörter wichtig in diesen Hadithen, jetzt für unser Kapitel. Und zwar Abu Musa al-Ash'ari sagte, ich habe Wudu genommen und ich bin zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war neben einem Brunnen. Dieser Brunnen hieß Aris. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann hat sich dort am Brunnen er hat sich gesessen und er hat seine Füße in diesem Brunnen fallen lassen, sallallahu alaihi wasallam. Und er hat gewartet. Dann hat Abu Musa al-Ash'ari, stand er vor der Tür und als die Leute rein wollten, dann hat er immer gesagt, ich werde heute Wache für den Propheten halten. Dann kam jemand, der hat geklopft, der hat gesagt, wer? Abu Bakr. Dann ist er zum Propheten, Abu Musa, zum Propheten. Dann hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, Abu Bakr, willkommen. Er hat ihm gesagt, lass ihn rein. Und sag ihm, verkünde ihm die frohe Botschaft, dass er im Paradies, dass er im Paradies ist. Der hat das gemacht. Dann saß Abu Bakr neben dem Propheten und hat das Gleiche gemacht. Er hat seine, sage ich jetzt, sein Isar, sein Untertuch ein bisschen gehoben und er hat auch seine Füße in diesem Brunnen getan. Dann später hat jemand geklopft, das war Umar. Und der kam, der hat das auch das Gleiche gemacht. Der sollte ihm verkünden, das Paradies. Dann kam Uthman. Dann sagte der Prophet, sag ihm, der soll kommen und sag ihm, der wird ins Paradies kommen, aber mit einer Versuchung, die ihm passieren wird. Dann kam Uthman und er wollte neben ihn sitzen, der könnte nicht. Dann ist er auf der anderen Seite geblieben. Sa'id Musayyib sagte, ich habe das so angedeutet, die Gräber von ihnen. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam neben ihm ist Abu Bakr, neben ihm Umar. Und Uthman ist auf der anderen Seite begraben worden. Radwanullahi alayhi. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das hat damit zu tun, der hat den drei verkündigt, dass sie ins Paradies kommen. Und das ist die beste Botschaft, was man bekommen kann in diesem Leben. Die nächste Überlieferung ist von Abu Huraira, barakallahu fikum. Er sagte, wir waren zusammen. Und Abu Bakr und Umar waren dabei, einige Leute. Und der Prophet sallam, ging, um Notdurft zu verrichten. Und der hat sich verspätet. Wir haben Angst gehabt. Was passierte mit dem Propheten sallam? Und da sind wir schnell gegangen, damit wir sehen, wo der Prophet sallam geblieben ist. Und war am schnellsten. Dann bin ich an eine Wand gekommen. Und ich habe den Propheten nicht mehr gesehen. Aber dann habe ich geguckt, es gab so einen Wasserbach, was unter der dieser Wand reinläuft. Dann habe ich wie Fuchs gemacht und ich bin auch von dort reingekommen. Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat gesagt, Abu Huraira, ich habe gesagt, ja. Er sagt, oh Prophet, du hast dich verspätet und wir haben Angst, wir haben uns Sorgen gemacht um deine Person. Er sagte, oh Abu Huraira, nimm meine Sandalen. Und geh mal, jeden, den du triffst, hinter dieser Wand, verkünde ihm die frohe Botschaft, dass er ins Paradies kommt, unter einer Bedingung. Wenn er sagt, La ilaha illallah, mit Gewissheit von seinem Herzen. Derjenige, der La ilaha illallah mit Gewissheit in seinem Herzen bestätigt hat und der ist hinter dieser Wand, sag ihm, der wird ins Paradies kommen. Und natürlich ist diese Überlieferung ist sehr lang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Das geht hier darum, dass der Prophet ihnen verkündigt hat, dass sie alle ins Paradies kommen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wir werden hier mit alle stoppen und das nächste Mal führen wir vielleicht dieses Thema. Meine, es bleiben noch ein paar, sage ich jetzt mal, ein paar Hadithe. Da kommen wir auch zu Ende mit Riyad Salihin. Erstmal zum zweiten Buch. Wir haben ein Buch schon zu Ende. Das zweite Buch auch. Und da bleiben ein paar Hadithe. Dann kommen wir wirklich alle zu Ende. Fair. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Nein. Du sagst, dass die Engel sind zuerst zur Ablage gegangen und nach dem zuerst sind sie zur Ablage gegangen ja. Und nach dem zu Lut gegangen. Das heißt, wussten die beiden, dass sie Tanten sind? Lut ist Neffe von Ibrahim a.s. Das heißt, sie wussten beide auch, dass er das Volk dort. Nein. Sie wussten nicht, Ibrahim a.s., Lut a.s., dass das die Engel zu ihnen kommen, damit sie das Volk von Lut bestrafen. Das wussten sie nicht. Aber Lut war Prophet und Ibrahim a.s. war Prophet und das wussten sie natürlich. Der war sein Neffe, das ist der Sohn von seinem Bruder. Wo steht überliefert von Abu Ibrahim oder Abu Muhammad und Abu Muawiyah? Ist das ein Anzeichen davon, dass man nicht weiß, wer das genau ist? Nein, da weiß man nicht, wie sein Kunya war. Zum Beispiel, du hast drei Kinder. Und manche sagen, du bist Abu Muhammad, andere sagen, du bist Abu Ahmed, die anderen sagen, du bist Abu Mahmud. Deshalb hat man gesagt. Aber es ist sowieso ein Hadith-Lehre, nicht wichtig, oder das hat keine Wirkung auf eine Überlieferung, wenn wir den Namen von Sahabi nicht kennen. Weil alle Sahabi vertrauenswürdig sind, deshalb spielt keine Rolle. Wallahu a'lam. Du sagst, nach drei Tagen ist man religiös verpflichtet, den Gast zu empfangen. Das heißt, nach drei Tagen braucht man kein Essen mehr geben? Theoretisch ja. Das wird nach drei Tagen, du kannst ihm sagen, Kollege, auf Wiedersehen. Das wird Pflicht ist, natürlich, das hat auch mit der Lage zu tun. Ich meine, wenn du keine Zeit hast, du kannst jemandem sagen, ich habe keine Zeit. Weil Allah im Koran sagt, wenn zu euch gesagt wird, kehr zurück, dann kehr zurück. Aber überleg dir jetzt, jemand kommt zu dir und sagt ihm, schau mal, ich habe keine Zeit, kehr zurück. Vielleicht in Deutschland ist normal, aber nach der Mentalität von den anderen ist das, was kommt nie wieder? Du bist arrogant und du bist, wal'iyadu billah, und dann wird von dir alles gesprochen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala.